schau zum Fenster raus. Das Wetter ist ein Schock. Heute hab ich keine Bock. Doch was soll ich jetzt machen? Die Lage, die ist nicht zum Lachen. Ich geh zum Notregal. Doch das ist außer Tor. 1, 2, 3, 4. Leere Dose, alles leer. Zum Saufen gibt's nichts mehr. Ohne Hose, alles leer. Zum Festen gibt's nichts hier. Telefoniere schwer, doch die Leitung bleibt immer leer. Der Zug fährt in die Stadt, ich geh in den besten Club. Für teure Sandwiches erlebe ich hier ne bessere Welt. Doch was ich sehen muss, die Abend sind es los. Und dos, tres, cuatro. Ehe Dose, alles leer. Zum Saufen gibt's nichts mehr. Tote Hose, alles leer. Zum Festen gibt's nichts hier. Alles leer, zum Festen